Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mama Söhnchen. Und ich möchte natürlich sehr gerne mit Mama Söhnchen reden. Ich möchte gerne mit Frauen reden, die Mama Söhnchen an der Backe haben. Gerne vielleicht sogar an der Backe haben oder denen die Mamasöhnchen sehr auf den Geist gehen. Und ich möchte gerne auch mit den Muttis reden, mit den Mamas reden, die ihre Söhne hegen und pflegen und vielleicht gar nicht aus den Händen geben wollen und die ihre Söhne, obwohl sie schon, sagen wir, 48 Jahre alt sind, immer noch im Kinderzimmer behalten möchten und sie umsorgen möchten. Also, das Thema heute Nacht heißt Mamasöhnchen. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nun bin ich mal sehr gespannt, was heute Nacht auf uns zukommt. Markus, 25 Jahre alt. Hallo. Hallo. Bist du einer? Ich bin ein Muttersöhnchen. Du bist ein Muttersöhnchen. Ja, und zwar ganz extrem. Ganz extrem? Ja, und zwar bin ich mit 20 Jahren, nicht? Ja. Ausgezogen von zu Hause. Ja. Und wollte auf eigenen Beinen stehen. Löblich. Und das ging irgendwie ganz, ganz böse in die Hose. Inwiefern? Ja, ich habe versucht, mein Essen zu kochen. Ja. Das war immer angebrannt, nicht? Ja. Dann wollte ich Wäsche waschen. Und das ging auch irgendwie in die Hose. Was hast du beim Wäschewaschen falsch gemacht? Ja, du hast das Weiße mit dem Roten zusammengetan. Ja, erstmal das, war verfärbt. Mhm. Dann habe ich versucht, Unterwäsche, nicht? Auf 40 Grad zu waschen und habe mir gewundert, dass es nicht sauber war. Ja. Ja, dann bin ich wieder nach Mutti gegangen. Ja. Und wie weit wohnte die Mutti denn entfernt? Das war ungefähr 15 Meter. 15 Meter nur? Ja, also im Nebenhaus, oder wie? Ja, es war fast alles im Umkreis. Aha. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, ja? Sag mal, hat die Mutti dich denn am Anfang so machen lassen? Oder stand die schon von Anfang an eigentlich auf der Matte und sagte, ach komm, Markus, ich helfe dir dabei und wir machen das schon? Am Anfang hat sie mir ein bisschen bei geholfen. Ja. Da dachte ich, ach, immer, wenn Mutti hilft, dann muss man auch mal alleine schaffen können. Ja, ey. Du wolltest dein eigener Mann sein. Ja, aber... Ja. Nach wie vielen Wochen hast du denn gesagt, nein, ich gehe wieder unter Muttis Rock zurück? Nach 2 Wochen. Nach 2 Wochen schon? Ja. Du Flasche. Du Flasche. Das war im Alter von 20 Jahren. Ja. Und gehe ich recht in der Annahme, dass das jetzt seit 4 Jahren so geht? Seit 5 Jahren? Richtig. 25 bist du jetzt? Ja. Und Mutti wäscht die Socken. Ja, aber hallo. Mutti kocht für den Kleinen. Ja. Mutti putzt auch. Ja, selbst und Mutti macht sogar mal ein Bett. Und die Mutti macht jeden Tag dein Bett? Ja, und aufräumen. Aufräumen auch noch? Ja. Was bist du denn für ein Weichei, Mensch? Ach, das ist einfach Bequemlichkeit. Weil, wenn ich früher aufräumen musste, nicht, dann habe ich mal Stubenrest gekriegt, aber da habe ich schnell alles in das Bett geräumt. Bist du Einzelkind? Ja. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Die werden meistens sehr verwöhnt. Nicht immer. Ich bin auch Einzelkind, ich bin nicht verwöhnt worden. Oh. Sondern solide erzogen worden. Ja, das soll jetzt so weitergehen, bis eine Frau kommt, die dich in gleicher Weise verwöhnt und verhätschelt und vertätschelt. Ja, das wäre natürlich nett, nicht? Das wäre nett. Wie ist denn das so, wenn du mal eine Freundin hast? Hast du mal ab und zu eine Freundin? Ja, ich habe ab und zu mal eine Freundin, ja, das ist richtig. Warum denn nur ab und zu mal? Ja, weil ich habe vielleicht so hohe Ansprüche. Ach ja, du bist so anspruchsvoll, ich höre es schon. Nur Claudia Schiffer kommt da dir ins Bett, was deine Mutti vorher gemacht hat, oder wie? Ja, ja, das ist richtig. Ja. Na, also mit 25 hast du noch keine längere Beziehung? Nö. Nö? Nö. Wie lange war denn die Beziehung bisher? 3 Wochen. Nur 3 Wochen? Ja. Mhm. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Nö. Nö? Nö. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weil ich vielleicht auch ein bisschen schüchtern bin. Ja. Mein, ich will so in den Diskurs gehen, nicht? Hm? Mache ich coole Sprüche so, nicht? Ja. Wenn es dann drauf ankommt, dann weiß ich nicht. Dann kann's, irgendwie... Ich kann es mir lebendig vorstellen, was für coole Sprüche du drauf hast. Was für einen coolen Spruch gibt's denn, wenn du da eine heiße Blondine... Stehst du auf blonde Frauen? Ach, blond, ja, kommt auf den Charakter an, nicht? Ah. Die kannst du am Anfang nicht sehen in der Disco. Erstmal musst du ja mal, sind die äußeren Reize. Auf was für Frauen stehst du denn? Also, brünett würde ich sagen. Brünett. So, jetzt sag mir mal einen coolen Spruch, wie du eine heiße Brünette anmachst. Ja, wie ich das sag. Stell dir mal vor, ich wäre eine heiße Brünette. Wie würdest du mich anmachen? Ja, erstmal angucken. Ja, gut, das ist jetzt, das machen dann wir jetzt mal. Wir spulen jetzt ein bisschen vor. Angucken ist gelaufen. Ja, ein bisschen tanzen. Ja. Dann würde ich sagen, dass du hübsch bist. Ja. Charmant. Ja. Und dann weiß ich nicht weiter, weil... Das waren die coolen Sprüche dann. Ja, ja. Man muss das vom Herzen auch ein bisschen, nicht? Klar. Was würde denn die Mutti sagen eigentlich, wenn da plötzlich eine Frau auftaucht, die das Bett dann macht? Die Mutti würde sich freuen. Macht die dir schon ein bisschen Druck hier, Junge? Du willst ja auch mal Zeit, ne? Ja, es wird langsam mal Zeit, dachte. Hat die Mutti nicht schon fast böse Vermutungen, dass der Junge vielleicht ein wenig andersrum ist? Nö, das eigentlich nicht. Nee? Ist der Junge denn vielleicht ein wenig andersrum? Nein, eigentlich nee? Nicht. Nein. Ich bin also, eigentlich, nein. Zu Jungs guckst du nicht lieber? Nee, Gottes Willen. Nee. Gottes Willen, wollen wir uns gar nicht sowas Schlimmes und Ekliges vorstellen. Genau. Was machst du vom Beruf? Ich habe Bau- und Metallmaler gelernt. Ja, und bist du im Beruf auch so ein Weichei? Nö, da bin ich eigentlich nicht kein Weichei. Da mache ich meinen Job ordentlich und vernünftig, weil es mir Spaß macht. Ja. Da kenne ich auch kein Tabus. Ja, und da teilst du auch schon mal aus und hast, ja, das ist sicher. Und hast die Sachen auch selbst in der Hand und organisierst das eben auch richtig. Ja. Hast du denn ein paar Freunde, wenn du schon keine Freundin hast? Ja, Freunde habe ich reichlich. Die sagen zwar auch immer noch Muttersöhnchen und ja, noch keine Freunde am Schatten, keine eigene Wohnung und dann sage ich mir, pass mal auf. Halt! Ich dachte, du hättest deine eigene Wohnung und die Mutti macht nur alles für dich. Nein, ich wohne zu Hause. Und wie war das damals, die erste Zeit, diese paar Wochen, die zwei Wochen? Ich dachte, da wärst du weggezogen von zu Hause. Ja, das ist richtig, da bin ich auch weggezogen, das ist vollkommen richtig. Nur die Sache wird ja noch schlimmer, du bist erst von zu Hause ausgezogen, ja, in zwei Wochen nur. Ja. Und bist dann wieder zurückgezogen, ja, zu der Mutti, ins Kinderzimmer. Ins Kinderzimmer. Was sagt denn dein Papa dazu, Mensch? Ach, Papa nimmt mich so, wie ich bin. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin sein Muttersöhnchen, ne? Ja. Aber ich habe exklusive, echt gute, soll ich sagen, Familienverhältnisse. Ja, du bist richtig verzogen und verhätschelt und vertätschelt. Ja, aber hallo. Warst du in der Bundeswehr? Ja. Und die haben auch nicht einen Mann aus dir machen können? Nö. Mann, Ich hab mal meine Kameraden aufräumen lassen für mich. So, das haben die für dich gemacht. Ja. Was ist denn damals mit der Wohnung eigentlich geworden, die du gemietet hattest? Ja, die habe ich wieder vermietet. Die hast du wieder vermietet. Hat deine Mutter hast denn gewollt, dass du wieder zurückziehst in ja, ich hab, erstmal nicht, dachte Junge, probier es doch nochmal so, nicht? Auf eigenen Beinen zu stehen. Dann sagt, nee, Mutti, ich will mal zu Hause sein, weil das Essen schmeckt besser, wenn ich nach Hause komme, ist das Zimmer aufgeräumt. Klar. Mein Bett ist gemacht. Klar. Dafür mache ich auch andere Sachen zu Hause. Was machst du denn zu Hause? Bin ja mal gespannt. Ich mache Brennholz für Papa. Toll. Weil Papa hat den Kreuz kaputt mit sowas, ja, nicht? Ja. Dann räume ich auch auf so ein bisschen. Aber nicht viel. Nicht viel. Wir wollen es dann auch nicht übertreiben, genau, mit dem Aufräumen. Ja, Markus, und du schämst dich nicht vor deinen Freunden. Das, die kriegen das ja alle mit. Ich sehe das so, wenn mich einen nicht so nimmt, wie ich bin, dann sollen sie es dann lassen. Ja. Weil, nicht, man muss Menschen halt vom Charakter beurteilen. Was machst du denn? Wir wollen, pass auf, jetzt wollen wir mal, Moment, mal ganz ernst werden. Ja. Ganz ernst. Wir wollen das nicht hoffen und ich wünsche es dir beileibe nicht. Wenn von heute auf morgen was Schlimmes passieren würde, deine Eltern wären schwerst krank oder würden sterben, ja, dann stehst du da und kannst dein Leben gar nicht in den Griff kriegen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das anfangen sollte. Was? Ich wüsste gar nicht, wie ich das anfangen sollte. Ja, und meinst du nicht, so eine Überlegung allein wäre es mal wert, dass du mal ein bisschen auf eigene Beine kommst? Ja, das ist richtig. Außerdem, deine Mutter wird auch nicht jünger. Ja, das ist auch richtig. Mhm. Naja, ich will dich da nicht bekehren. Das Thema ist Mamasöhnchen. Ich wollte mit Mamasöhnchen reden. Ja. Und ich hatte jetzt wirklich ein klassisches direkt am Anfang der Sendung. Ein Warmduscher, wie er im Buche steht. Und ich bin gespannt, wie die erste Frau darauf reagiert. Ich glaube, dass die erste Frau, mit der du zusammen bist, dass die das tierisch nervt, wie du drauf bist. Ich hoffe das sehr, damit die dir mal ein bisschen Feuer im Arsch macht. Markus. Darf ich nur was sagen? In diesem Sinne. Was denn? Ich möchte Mami und Papi grüßen, ja, und ich finde deine Sendung super. Danke, tschüss Markus. Tschüss. Tschüss. Die Mami und der Papi mussten auch noch gegrüßt werden. Übrigens, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heißt Mamasöhnchen. Ich möchte mit solchen Leuten reden, mit solchen Männern reden, wie den Markus, den ich gerade anhatte, also so vielleicht so bekennenden Mamasöhnchens, oder auch mit Frauen, die mit einem Mamasöhnchen verheiratet sind. Ich glaube, die können ein Lied singen. Nein, die können Opern können die singen. Wir machen mal weiter mit Ralf. Und Ralf ist 26 Jahre alt. Ja, hi Domian. Ralf, ja. Du auch? Ja, ich bin auch ein Mamasöhnchen. Du klingst auch schon so. Entschuldige, wenn ich das so spontan... Warum? Weiß ich nicht. Meine Intuition sagt mir, das klingt so ein bisschen nach schwächelndem jungen Mann. Da weißt du eine helle Stimme ab, oder warum? Nein, das hat nicht, nein. Wir vertiefen das jetzt mal. Warum bist du Mamasöhnchen? Ja, ich sage erstmal, ich bin Mamasöhnchen, weil ich jetzt 26 bin, weil ich wohne noch zu Hause bei der Mama. So wie der Markus? Ja, so muss ich ja. Warum wohnst du noch bei der Mama? Ja, weil es, ich sag mal, ganz arrogant, weil es billig ist. Mhm. Und ich sag mal auch so, weil ich auch an meine Mutter hänge. Mhm. Und jeden Abend, sag ich mal, ich habe zwei Schichten, egal ob früher oder Spätschicht, jeden Abend sehen wir uns noch voll. Jeden Abend bringst du unsere Mutter, was heißt, sie bringt mich ans Bett, aber wir sagen uns gute Nacht, nehmen gute Nachtküsschen und so. Die Mutti bringt dich ans Bett auch noch? Ja, so ungefähr, das ist tatsächlich wahr. Bist du, wir wollen mal die Familienverhältnisse eben klären. Gibt es einen Vater auch in der Familie? Oder lebst du ja, ich sag mal, ich habe zwar einen Vater, aber das ist ein unehelicher Vater. Ach so. Und der ist aber damals abgehauen, wo er gesehen hat, dass Pampers Geld kosten. Auf gut Deutsch, der ist, wo ich eins war, ist der weggelaufen. Ach so, also du lebst mit deiner Mutter alleine in deiner Wohnung? Ja, richtig. Ja. Und was arbeitest du? Ja, ich bin, ich sag mal, ein stinknormaler Malocher. Ich habe zwar Einzelhandelskaufmann gelernt, aber da habe ich irgendwann keinen Beruf mehr gekriegt. Jetzt bin ich an der Maschinenarbeitsschicht. Ja, ja, richtig. Und daher auch die unterschiedlichen zu Bettgezeiten. Dann geht die Mutti mit dir ans Bett? Du nein, nicht unbedingt ans Bett, das ist falsch. So, wenn ich aufstehe, sage ich, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Oder sie sagt, ja, ich gehe ins Bett, dann sagen wir uns gute Nacht, geben uns ein Küsschen und so. Naja, okay, das ist ja noch ganz okay. Aber sie geht nicht mit, also wenn du da schon liegst und kommt dann nochmal rein und streichelt dir über das Köpfchen und das so nicht? Nein, das ist nicht immer so, aber es kommt auch schon mal vor. Erzähl uns noch mehr so aus deinem Leben, aus deinem Alltag. Was machst du mit deiner Mutter alles? Ja, ich sag mal, ich tue im Grunde genommen alles Mögliche, was ich für meine Mutter tun kann. Die hat schon viel erlebt hier. Ich sag einfach mal, der Vater von meinem Bruder. Du hast einen Bruder, aber der lebt nicht bei euch in der Wohnung. Nein, der hat eine eigene Familie. Aber was ich erzählen wollte, der Vater von meinem Bruder, der hat vor der Geburt meines Bruders, also eine Woche vor der Geburt, ist er tödlich verunglückt worden. Das war schon... Ich sag mal, ein schwerer Schicksalsschlag von meiner Mutter. Wie alt ist deine Mutter? Sie ist 58. 58. Verbringst du auch viel Freizeit mit deiner Mutter? Ja, ich sag mal so, in der Woche ja. Und am Wochenende nachmittags, da sagst du mal nachmittags, ja komm Ralf, wo sollen wir hinfahren, fahren wir mal ein Eis essen oder so. Oder fahren wir mal mit einem Bötchen hier, ich wohne hier im Sauerland in Olpe. Sind wir jetzt letzte Woche noch über den Biggesee gefahren und so. Großen Biggesee. Das mal schon. Ihr beiden seid dann auf dem Wörtchen auf dem Biggesee? Ja. Ja. Hast du denn auch Freunde? Ja, natürlich. Ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis, muss ich sagen. Und kommt der Freundeskreis, die Freunde, auch schon mal dann zu euch nach Hause? Erlaubt deine Mutter das? Ja, ich sag mal, sie würde es erlauben, weil ich habe da ehrlich gesagt schnell ein schlechtes Gewissen, wenn wir da hochkommen und schon mal ein bisschen Krach machen und so. Und sie können dann leicht wach werden. Also habe ich schon mal ein bisschen Hemmungen. Also findet das kaum bei euch in der Wohnung statt? Ne, eher selten. Du gehst dann zu den Freunden? Ja, das kommt öfters statt. Sagt deine Mutter denn nicht, ach komm, hier Junge, bring doch mal deine Freunde, deine Kumpels mit, ich mach mal ein schönes Essen und... Nee, unsere Mutter, die ist echt ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, hat sie auch Depressionen, weil sie auch schon so viel mitgemacht hat, wohl mit dem Vater meines Bruders, weil der so schnell verstorben ist und so. Jetzt mein Vater, der ist halt direkt nach meiner Geburt abgehauen und so. Und jetzt. ihre Oma, die ist auch so, also sag mal, kurz vor Weihnachten gestorben und so, die hat echt schon zu viel mitgemacht, dass sie sowas tolerieren kann. Die Arme hat schon was hinter sich. Aber lass uns über dich weiterreden. Ja, klar. Jetzt müssen wir natürlich, du bist auch im stolzen Alter von 26 Jahren, müssen wir mal über die holde Damenwelt reden. Gab es schon mal eine Beziehung zu einer Frau? Ja, ich sag mal, es gab mal schon mal so eine ganz leichte Beziehung, mal Telefonnummern austauschen, mal ein bisschen anrufen, aber... Ich sag mal, so eine rechte Bindung gab es noch nicht. Hast du schon mal eine Frau geküsst? Richtig? Ja, geküsst schon, das ist klar. Aber noch nicht mit einer Frau geschlafen? Nein, ich muss mir jetzt schämen mit meinen 26 Jahren, dass ich noch Jungmann bin, aber... Nee, schämen musst du dich nicht. Ja, schämen musst du dich nicht. Dazu stehen. Ja, ich will hoffen, dass das kein Dauerzustand bleibt. Nee, das hoffe ich auch nicht. Ja, jetzt lass uns mal über deine Zukunft reden. Du kannst ja nicht bis ans Ende der Tage mit deiner Mutti zusammen wohnen, oder willst du das? Nee, will ich mit Sicherheit nicht. Was sind denn deine Pläne oder deine Wünsche? Ach, mein großer Wunsch ist, dass ich jetzt, ich sag mal, eine Frau kennenlerne, die mich so nimmt, wie ich bin, mit meinen doofen 1,67 Meter, die auch meine guten Seiten sieht und so, dass ich, sag mal, nach 2-3 Jahren mit ihr eine Familie gründen kann. Also das ist schon ein Wunsch von dir? Ja, auf jeden Fall. Würde denn deine, ich meine, das ist ja jetzt, so klingt das zumindest, ein sehr enges Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter. Ja, ist es auch. Ne? Und für deine Mutter bist du auch sehr wichtig. Würde die dich denn einfach gehen lassen? Wäre das nicht für die eine Katastrophe, wenn du plötzlich sagen würdest, hier, ich habe ein Mädchen, ich möchte auf eigenen Beinen stehen? Ja, ich glaube, die würde zusammenbrechen, wenn ich von heute auf morgen sagen würde, ich würde gehen. Kann das sein, dass du deshalb auch noch keine großen Erfahrungen gemacht hast, aus Angst, deine Mutter zu enttäuschen? Ja, richtig, da gibt's ja absolut recht. Weil ich habe echt ich habe echt einen Todesangst. Ich habe früher auch meine Fehler gemacht, das möchte ich auch erzählen. Ich war auch lange Jahre spielsüchtig, dass ich auch Schulden ohne Ende und unsere Mutter, die hat mich aus allem rausgeholt, die hat mir den Führerschein finanziert, die hat mir geholfen, ein neues Leben aufzubauen. Das ist doch durch den Führerschein habe ich halt einen Job wieder gekriegt. Das fühlst du dich ja auch verpflichtet, ne? Ja, klar. Mhm. Ich habe zwar alle Schulden wieder zurück, halt so auf so einen Dauerauftrag und so. Ja. Aber trotzdem, allein vom Gefühl her bin ich auch wieder einiges schuldig. So. Ja. Überhaupt, wo hättest du denn eine Chance, Frauen kennenzulernen, Mädchen kennenzulernen? Ja, ich habe vor ein paar Tagen habe ich noch auf eine Kontaktanzeige geantwortet. Ja, weiß deine Mutter das? Ja. Das weiß sie. Und was sagt sie dazu? Ja, sie hat da nichts zu gesagt. Ich habe zwar vor einem halben Jahr habe ich schon mal selber eine Kontaktanzeige aufgegeben. Mhm. Da habe ich auch mal eine Antwort drauf gekriegt. Mhm. Aber das waren über 200 Kilometer Entfernung. Wir haben uns nur geschrieben, wir haben uns einmal gesehen. Das hat dann so gesehen nichts gegeben. Was machst du mit deinen sexuellen Gelüsten? Ja, ich sag mal, ich muss mich nur Poren selber befriedigen. Mhm. Okay, da komme ich zwar noch mit zurecht, aber ich kriege langsam einen Komplex. Ich bin jetzt 26. Mhm. Wirst du auch ein bisschen gehänselt, so von Arbeitskollegen oder von Freunden? Das nicht? Nein, absolut gar nicht. Die akzeptieren das auch. Wissen die das, dass du bei deiner Mutter lebst? Ja. Und das ist okay, das ist also kein Problem. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Ich wohne in so einer 800 Seelengemeinschaft, da kennt jeder jeden. Und die Leute, für die ist das alles in Ordnung so? Ja. Mhm. Also Ralf, ich kann dir auch wirklich nur dringend raten, dass du musst es behutsam machen, weil das sehr schwierig sein wird für deine Mutter. Aber deine Mutter ist noch jung genug, sage ich mal. Wenn die jetzt schon 70 wäre, so wäre es noch schlimmer. Dass du dein eigenes Leben anfängst, allmählich aufzubauen. Jedes Jahr, was vergeht. Ja, ich glaube, Ralf, jedes Jahr, das vergeht, ist für dich schwieriger, da rauszukommen. Jetzt hat irgendjemand den Fernseher laut gedreht. Stimmt, ne? Ja, das war ich gerade gehört. Ja, ich hab's gehört. Also, ne, also ich meine, jedes Jahr, wo du jetzt noch länger wartest, wird es schwieriger für dich, da rauszukommen. Ja, das weiß ich, aber irgendwo habe ich wieder Hemmungen. Meine Mutter könnte mir böse sein und vor allem, was wird aus meiner Mutter, wenn ich nicht mehr da bin, dann ist keine mehr böse da. Ja, Ralf, du sollst ja nicht mehr da sein. Du sollst nur dein eigenes Leben führen. Du kannst den Olpe auch führen und deine Mutter weiter besuchen und auch in dein Leben mit einbeziehen. Mhm. Aber du hast ja ein Recht auf ein eigenes Leben. Das muss deine Mutter, wenn es auch schmerzhaft für sie ist, auch kapieren. Du sollst ja nicht radikal die Verbindungen abschneiden. Darum geht's ja gar nicht. Aber ich glaube, das hast du auch schon selbst ein bisschen kapiert, ne? Dass es so auf Dauer nicht weitergeht. Ja, das habe ich auf jeden Fall kapiert. Mhm. Nur unsere Mutter hat auch früher mal ein Problem, dass er alles auf einmal gekommen, dass sie ein Alkoholproblem wollen. Da habe ich es dann gefunden. Mhm. Ich habe nur Angst davor, wenn ich nicht mehr da bin, dann mache ich mir nur noch Sorgen. Was ist dann mit meiner Mutter? Was macht sie und so? Ich möchte dich ermutigen, das ganz vorsichtig anzufangen und einzuleiten, dass du ein bisschen mehr auf Distanz zu deiner Mutter gehst und Augen auf dein eigenes Leben wirfst. Ich wünsche dir dabei viel, viel Erfolg und viel Glück, lieber Ralf. Ja, Domian, ich danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Schöne Grüße in Sauerland. Marie, danke, ciao. Brigitte, 29 Jahre alt, die erste Frau. Hallo Brigitte. Ja, hallo Domian. Jetzt bin ich gespannt. Das Thema heißt Muttersöhnchen, Mamasöhnchen. Ja, ganz und genau. Und du rufst an. Ja, und zwar bin ich seit 12 Jahren verheiratet. Mein Mann, einen Moment mal, ich muss mal Radio ausmachen. Mhm. So, jetzt ist besser. Ja. So, und mein Mann, der hatte anfangs, so habe ich es gesehen, super Verhältnis zu seiner Mutter, weil ich hatte ein sehr schlechtes zu meiner. Mhm. Mir kam ja sehr behütet vor bei denen alles und die war auch ziemlich recht nett anfangs. Ja, und irgendwann galt nur noch ihre Meinung. Mein Mann machte also auch alles so, wie sie es wollte. Der trug sogar die Unterwäsche, die die Mutter ihm gekauft hat, die trug er eher als meine. So, das was? Heißt also, ich habe da kurz nicht verstanden. Die Unterwäsche, die kaufte, wo wir, als wir verheiratet waren, dann kaufte sie noch Unterwäsche für ihn. Und ich fand die ganz fürchterlich. Ja. Und der war so gewöhnt. Der sagt, mein Gott, das ist ja nur eine Unterhose. Mhm. Aber dann müssen Sie sich mal vorstellen, so als, muss man sich mal vorstellen, als Frau. Mhm. So, und die Mütter wissen gar nicht, was sie den Frauen so antun. Mhm. War das so auch, dass bei allen wichtigen Entscheidungen ja, auf jeden Fall. Die Meinung der Mutter mehr wog als deine? Auf jeden Fall. Bei den Möbeln war es so. Da, hat irgendwie, da war es so und bei den Klamotten, die hat den sowieso eingekleidet. Mhm. Die fand es alles furchtbar und er. Und du warst das fünfte Rad am Wagen? Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Und der tat mir immer leid, weil wenn ich den mal richtig angebrüllt habe und gesagt habe, jetzt ist Schluss. Und dann hat er also auch Weiß ich nicht, der hat mich mir ganz lang gemacht, aber der hat es auch nicht gepackt, seiner Mutter mal so richtig über den Maul zu fahren. Hast du denn der Mutter mal den Arsch geblasen? Ja. Hast du? Ja. Und wie hat die reagiert darauf? Ja, die war böse. Die hat dann zu meinem Mann gesagt, ich will Erfrechung, was weiß ich. Die hat auch auf dem Hochzeitstag hat er gesagt, bist du zufrieden mit der Wahl meiner Frau, Mutter, und sie hat immer was getrunken und so. Da hat sie angefangen zu heulen, hat sie gesagt, nee, und das weißt du auch. Ist aus dieser Verbindung ein Kind entstanden? Ja, wir haben zwei Kinder, zwei Söhne, 10 und 11 Jahre alt. Ja. Und das ist heute mein Problem, weil ich bin so mehr der härtere Teil von uns beiden und er erzählt die so mehr oder weniger zu Mama-Söhnchen, was aber nicht funktioniert. Oh, also du bist, ich dachte ja schon, dass du mit dem Mann gar nicht mehr zusammen bist. Du bist mit ihm immer noch zusammen. Ja, 12 Jahre. Lebt die Mutter auch noch? Ja, die lebt, wir haben immer auf der Straße zusammen gewohnt, ein paar Blocks auseinander. Und vor 3 Wochen ist sie hier bei uns ins Haus gezogen, aber die ist jetzt sehr krank geworden und die sitzt also auch im Rollstuhl, und weil es macht keinen Ärger mehr. Mhm. Also, ja, hört sich jetzt krass an, aber... Ja gut, aber das Problem hat sich dann ein bisschen erledigt. Ich bin über Jahre nicht hingegangen und habe mich dem Scheid einfach entzogen. Hat die Mutter, also sprich die Oma, sich dann auch in die Erziehung der Kinder eingemischt? Sie hat, und deswegen bin ich dann gar nicht mehr hingegangen. Da waren meine Söhne noch klein, die waren 4 oder 5 Jahre alt, die beiden. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich will mit deiner Mutter nichts mehr zu tun haben. Und das ist also all die Jahre geblieben. Mhm. Ich habe die auf der Straße gesehen, hab die einfach übersehen, weil es war so... Also war das so, dass du mit deiner Schwiegermutter überhaupt keinen Kontakt hattest, aber dein Mann ist weiter zu ihr gegangen? Ja, die ersten Jahre ja. Und jetzt ist es also so, dass es auch gar nicht mehr rüber geht. Und das finde ich also auch noch nicht so toll. Mhm. Wie war das so in der Zeit, so weiß ich, Weihnachten oder an Geburtstagen? Null Kontakt zwischen dir und ihr? Überhaupt gar nicht, die ganzen Jahre nicht. Also Weihnachten ist dann dein Mann zu ihr rübergegangen? Ja, mit den Söhnen. Mit den Söhnen? Und du bist dann, was für ein Leben, wie schrecklich. Ja, wir wohnten auf einer Straße und ich habe auch zu meinen Söhnen immer gesagt, sonntags oder samstags geht man zur Oma rüber und da habe ich also nie einen Stand zwischen. Hast du denn zwischendurch nicht irgendwann mal gedacht, nee, ich löse auch diese Beziehung auf, ich kann mit so einem Mann nicht zusammenleben? Doch, die ersten 3 Jahre ja, da war es schlimm so. Und warum? Warum hast du dann, bist du dann doch bei ihm geblieben? Ja, weil er sich davon entfernt hat, von den ganzen Sachen. Und finde das heute überhaupt gar nicht mehr so toll, dass er das gemacht hat mit ihm. Dass er sich so viel in die Ehe eingemischt hat und so. Da ist er heute überhaupt nicht mehr begeistert von. Ach, er sieht es heute auch kritisch? Ja, ganz genau. Und macht aber unbewusst mit den Kindern genau, mit meinen Söhnen genau das Gleiche. Also letztendlich hat er sich dann doch nicht so sehr verändert, ne? Ich sag mal, der hat sich bestimmt mehr so an mich gewöhnt, so. Mhm. Weil eben, als ich den ersten Hörer und den zweiten, da habe ich gesagt, ich fall gleich vom Stuhl, weil die Mama-Söhnchen, ich wusste gar nicht mehr, dass mein Mann auch diese Sachen an sich hat, weil der weiß nicht, wo seine Strümpfe liegen. Mhm. Und ich habe beispielsweise, bin ich jetzt im Oktober voriges Jahr an Krebs operiert worden. Mhm. Und da war ich also öfters ambulant, weil ich kann mich gar nicht ins Krankenhaus legen. Die 12 Jahre unserer Ehe, das funktioniert nicht. Der kommt hier absolut nicht zurecht. Das heißt, Brigitte, letztendlich, seine Mutter ist jetzt krank und kann nicht mehr. Du hast letztendlich die Rolle der Mutter übernommen. Ja, genau. Ich mache genau die gleichen Aufgaben, die auch gemacht hat. Ich habe jetzt langsam begriffen, so während der Sendung, so, das ist eine sehr seltsame Sache, dass sich hier gar nichts geändert hat. Ich habe mich nur daran gewöhnt. Weil ist das nicht schlimm für dich, so eine Erkenntnis zu haben? Weiß ich nicht. Ich bin also gerne, so sag ich mal, ich mache Hausarbeit sehr gerne. Bin also ein Mensch, ich habe super viele Tiere hier zu Hause und habe also viel zu tun. Also Brigitte, ich will dir mal sagen, ich glaube ja auch, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die solche, ich habe es gerade so salopp gesagt, die so Mama-Söhnchen an der Backe haben. Ich habe auch mal versucht, ihn zu verlassen. Ja, lass mich mal erklären. Ich glaube, dass man diesen Frauen nicht nur mit Mitleid begegnen sollte. Diese Frauen suchen sich ja auch solche Männer. Ne? Warum? Sie können ja auch sagen, nein, ich will nicht in so einem Missverhältnis zusammenleben mit einem Mann. Ich sag mal so, ich war also 17 Jahre, als ich geheiratet habe, und wir haben also sofort Kinder gekriegt und ich habe also eine sehr ätzende Kindheit hinter mir, war also alles ganz schrecklich. Und ich habe bewusst einen Vater für meine späteren Kinder gesucht. Mhm. Und der ist er zu den Kindern ein guter Vater? Ja, ein sehr guter Vater. Würdest du denn heute noch, trotz aller Schwierigkeiten und all dem ganzen Theater, was du da gerade angedeutet hast, sagen, dass du den Mann doch auch noch liebst? Ich sag mal so, ich als Freund, weil eine Liebe als Frau kann man da nicht, das bleibt nicht auf Dauer eine Liebe, sag ich mal, weil man sieht es nicht so. Ja, du bist ja auch noch sehr jung, du bist 29 Jahre alt. Wie stellst du dir dein Leben weiter vor? Willst du mit diesem Mann alt werden? Ich weiß nicht, ich denke immer, wenn die Kinder mal älter sind oder so, oder mal groß sind. Aber selbst meine Kinder, die sind so erzogen oder die sagen selber, eine Scheidung, die ist für die was ganz Schreckliches. Mhm. Das hat auch mein Mann so denen erklärt, so eine Scheidung, das Ende ist. Auf jeden Fall erziehst du deine Kinder nicht zum Muttersöhnchen. Nein, gar nicht. Ich bin eigentlich auch immer das Gegenteil von meinem Mann. So. Mhm, das mag ich auch. Ich übernehme die Vaterrolle so ein bisschen, die Mutterrolle. Mhm. Ich sage oft, das kann es da nicht geben, bei der Einstellung, die der Mann schon hat. Aber wenn du deinen Mann so betuttelst, sage ich jetzt mal, und für den alles machst und er gar nichts macht, gehst du denn mit den Söhnen auch so um? Oder erziehst du die mehr zur Selbstständigkeit? Die erziehe ich 100% zur Selbstständigkeit. Mhm. Ich musste mit 9 Jahren musste ich zu Hause schon Essen kochen und ich bin für meine Söhne immer da. Mhm. Und die müssen für mich nicht meine Arbeit verrichten, weil die beide selber ein eigenes Leben zu führen haben. Sehr krasses, denke ich mal, weil die gehen beide aufs Gymnasium. Mhm. Und das ist schon hart, sag ich mal. Ja, ja. Aber ich nehme denen auch recht viele Arbeiten ab, aber jetzt müssen sie selber sauber halten und all solche Sachen. Ja, das ist immer gut, ja. Ich kaufe denen auch keine Unterwäsche, die gehen mit in die Stadt und dann gucken die. Kaufen sich das selbst dann? Ja, natürlich, um Gottes Willen. Brigitte, deine Mutter wollten auch nicht gehen lassen. Ja. Das war für sie war das eine Katastrophe, als ich den geheiratet habe. Ich habe ihn weggenommen. Ja, ja, das ist ja oft so, ne, dass diese dass die Mütter gerade diese Glucken, sage ich jetzt mal, ne, dass die Söhne auch nicht loslassen werden. Also ich finde es immer gut, dass du deine Söhne so erziehst. Ja. Danke dir, dass du mir so offen erzählt hast von deinem Leben. Mhm, und ich hoffe, dass du dein Leben, wie auch immer, in den nächsten 10 Jahren vielleicht dann auch in deinem Sinn noch verändern kannst. Gut verändern. Ja, gut. Alles Gute. Wir werden sehen, Domian. Tschüss, Brigitte. Tschüss. Ein Mann ist wieder dran und der heißt Andreas. Und hallo, Domian. Andreas? Ja. 33 Jahre alt. Ja, richtig. Du bist wahrscheinlich jetzt daran gewöhnt, dass Leute erstmal ein bisschen stutzen, ne? Du hast eine sehr hohe Stimme. Ja, ich bin eine Frauenstimme, sagen viele. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber du bist ein Mann. Ja, ein Mann. Man kann es gar nicht glauben. Nee. Ich bin völlig baff, weil du könntest ja wirklich als junge Frau durchgehen. Ja, und ich habe ein großes Problem, Domian. Ja? Bist du noch dran? Ja, ich bin dran, ja. Ich hatte vorher so viel, ich bin auch ein bisschen Muttersöhnchen und ich möchte gerne so eine Frau, die mich so umtätschelt oder ein bisschen bemuttert und so, alles was brauche ich alles. Und da hatte ich schon mal... meine Mutter hat nachgefragt, meine Mutter hat gesagt, sie hat es ungern getan und ich meine, danach hat meine Mutter das weiter nachher nicht mehr gemacht, wo ich zu Hause gewohnt habe. Halt, ich kann dir gar nicht richtig zuhören, weil ich ständig über die Stimme nachdenke. Okay. Warum hast du so eine hohe Stimme? Ja, ich weiß es auch nicht. Was machst du in deinem Leben? Was machst du vom Beruf? Ich hatte vorher Beruf in der Handwerkskammer, weil ich ja nicht lesen schreiben kann. Du kannst nicht lesen und schreiben? Warum kannst du nicht lesen und schreiben? Ja, weil ich das von klein auf nicht gelernt habe, weil ich... Du bist Analphabet? Ja, genau richtig. Und was hast du in der Handwerkskammer gemacht? So Vorbildungsmaßnahme und so, alles mögliche, war ein bisschen zu schwierig, auch Berufsschule muss ich mitmachen. Das war nicht so leicht. Und was machst du im Moment? Gar nichts? So Zeit habe ich auch Football habe ich so gemacht, ne? Aber es lief mir auch nicht so. Wie Football? Das beruflich? Nein, nur so, weil ich das mal so ausprobieren will, ob das für mich was so abbringt und so alles. Und das ist auch nicht so leicht, mit Männern zusammen was zu machen, ne? Und beschreib dich mal, wie groß bist du? 1,70. 1,70, wie wiegst du? Warum? Nee, ich kann mich dich gar nicht vorstellen, deswegen möchte ich mir ein Bild machen. Darf ich das nicht fragen? Doch, klar. Ja, okay. Ich bin 170 Kilo wiege ich. 170 Kilo? Nein, 140. 140 Kilo? Ja. Bei 1,70 Meter. Ja. Bist du ganz gut gebaut, ne? Ja. Ja. Und ich meine, ich habe auch schon Beziehungen, schon eins hinter mir. Die erste Beziehung war mit einem Mädchen, die hatte mich halt so auch, ich dürfte mit das Mädchen auch nicht zusammenleben. Wie lebst du denn im Moment? Wo wohnst du? In Rooksen, Münster-Rooksen. Nee, Entschuldigung, so meine ich es nicht. Ich meine, wohnst du auch bei deiner Mutter noch? Oder hast Nein, ich bin ausgezogen, 96. Ich hatte mal 95 bei meiner Mutter noch gewohnt. Du hast eine eigene Wohnung? Ja. Und wie ist dein Verhältnis im Moment zu deiner Mutter? War nicht so gut, wo die dritte mal verheiratet ist und so, ja, gar nicht mehr so gut. Und von was lebst du, wenn du gar keinen Job hast und auch nichts gelernt hast? Ich lebe so zur Zahl von so Sozialhilfe, kann man ruhig sagen. Ist ja nichts Schlimmes, oder? Von Sozialhilfe oder was? Ja, ja, nee, ist es nichts Schlimmes. Und ich meine auch halt und so, Wer versorgt dich denn so? Kannst du denn so deinen eigenen Haus... Wie groß ist deine Wohnung? 34 Quadratmeter. Also ist eine kleine Wohnung, ne? Ja, ja, Apartment im Anfang. Apartment, oh, gut, aber das muss ja auch umsorgt werden und organisiert werden. Ja. Kannst du das alleine? Kannst du alleine einkaufen? Ja, ich kann das wohl halt alleine, ne? Das ist kein Problem. Also du kannst putzen alleine? Ja, alles Mögliche, waschen, alles Mögliche. Und so. Kochen auch? Ja, ja, alles Mögliche. Dann ist deine Mutter also gar nicht so oft bei dir? Nein, und es fehlt mich jemand, der noch bis mich kümmert, ein bisschen mich auch für ihr kümmern kann. Aber das fehlt entsprechend die richtige Partnerin. Alle haben mich halt nicht so richtig akzeptiert, halt wie ich bin und so. Du würdest aber sagen, dass du bis 96 durchaus ein Muttersöhnchen warst? Ja. Und warum meinst du, dass du ein Muttersöhnchen warst? Ja, weil ich noch Kind sein will, weil ich... manche Menschen können halt nicht mit umgehen und die sagen, hier, ich soll eine Mutter suchen oder die um mich umsorgen und so. Und da habe ich Simone Haferkamp gehabt und so halt. Wie kam denn die Entscheidung dann auszuziehen? Das war doch dann auch eine schwierige Entscheidung. Wie? Meinst du das direkt, Thomas? Na, als du 96 dann ausgezogen bist, wie kam das denn dann? Wie kam die Entscheidung? Ja, wegen, weil ich viel auch bei Simone, immer bei meiner ersten Freundin war, habe ich bei ihr immer gewohnt, ne? Und da habe ich richtig wohlgefühlt. Zu Hause habe ich nochmal ein Zimmer gehabt, bin ich sehr viel abends, wo ich genau wusste, weil ich noch nie eine Freundin hatte und so, ne? Hat deine Mutter dich entgehen lassen? Ja. Ja. Also, jetzt ist das Problem, das habe ich nun durchaus schon verstanden, du suchst eine Freundin. Ja, und die mich so akzeptiert, so wie ich bin. Soll die Freundin dich dann auch so umhegen und pflegen wie deine... Ja, genau, das, ich meine, ich habe das schon, Simone hat das halt auch so gemacht, die wollte für mich eine, die wollten ja bald heiraten und die wollte eine Frau sein, eine Mutter für mich sein. Ah ja, genau, also du suchst im Prinzip... eine neue Mutti. Ja, genau. In Gestalt einer Freundin, Gestalt einer Frau. Ja. Aha. Und das ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob er schon probiert. Ich suche im Münsterraum, aber es ist sehr schwierig. Gehst du denn auch so mal in ein Lokal oder in eine Diskothek? Oder? Ja, Diskothek, ja. Selten. Ich war früher mit Simone viel Diskotheken. Wir waren auch mal ins Kino. Aber im Moment, aber Simone gibt es nicht mehr. Nein, Simone hat sich doch umgebracht. Das liegt seit 96 zurück, ne? Und ich habe darunter gelitten und so. Und ich habe gefragt, warum hat Simone mich allein gelassen, weil ich Simone auch brauchte. Pass auf, Andreas, ich mache mal einen Vorschlag. Das ist sehr kompliziert, glaube ich, in deinem Leben. Und so ganz einfach geht das da nicht ab bei dir. Nee, ich kann auch nicht so gut schlafen und so. Genau. Pass auf, genau. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein paar Worte redest. Ja, darf ich das? Das darfst du, aber dann musst du erstmal deinen Hörer auflegen. Okay. Und dann ruft der Peter dich gleich zurück. Okay. Und dann könnt ihr noch ein bisschen quatschen. Tschüss. Tschüss, Andreas. Tschüss. Haben wir eigentlich schon eine Pause gemacht? Nee, wir haben keine Pause gemacht. 1.34 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 35 und 30 Sekunden hier ist der Westdeutsche Rundfunk, das WDR Fernsehen und Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian und wir unterhalten uns heute Nacht über das Thema Mama-Söhnchen. Nun hatte ich ja schon einige Mama-Söhnchen an der Strippe. Gerne würde ich noch mit anderen Mama-Söhnchen reden. Ich würde auch gerne mit ein paar Müttern reden, die sehr gerne die Söhne ganz nah um sich herum haben und die Söhne gar nicht aus der Hand geben wollen. Und ich würde auch gerne weiterhin mit Frauen reden, die vielleicht mit Mamasöhnchen verheiratet sind oder befreundet sind und die darunter leiden oder das vielleicht auch sogar ganz gerne haben. Das gibt's ja nun auch. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Marion begrüße ich jetzt ganz herzlich und Marion ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Marion, schönen guten Morgen. Ja, also ich rufe zu dem Thema Mamasöhnchen an, wie gesagt, und zwar mein Ex-Freund. Das war also total das Muttersöhnchen. Das war ganz schlimm. Ja, wie hat sich das so gezeigt? Also ich hatte ihn kennengelernt in der Disco. Er war ziemlich schüchtern, saß immer in der Ecke rum und... Wie alt war er da? 25. 25 schon? Ja, ja. So, und es ging dann eben halt los. Wir hatten uns ganz normal verabredet. Erste Verabredung, ja, ziemlich komisch eben halt. Aber ich wollte ihn immer wieder sehen. Ne? Mhm. Also er war immer schüchtern, ruhig. Also in der Diskothek, überhaupt, dass es da so dann zwischen euch so richtig zum Gespräch kam? Ja, das war ziemlich schwer. Also es ging auch eigentlich nur über einen Kumpel von ihm, der dann immer anfing, ja, jetzt geh doch mal hin. Und also er musste richtig von anderen motiviert werden, bevor er sich selber irgendwas getraut hat. Okay, dann habt ihr euch getroffen? Ja, und dann kam direkt bei der zweiten Verabredung der Satz, ich möchte dich zu mir nach Hause einladen, ich möchte dich mal meiner Mutter vorstellen. Ja, da hatte ich mir eigentlich gar nicht viel bei gedacht, habe dann zugestimmt. Hast du gedacht, warum nicht, ne? Die Eltern mal kennenlernen? Ja, genau, so ist ja eigentlich normal, ne? Ja, vielleicht nicht direkt am Anfang, aber okay. Ja, ich kam da rein, also sehr gepflegt. Also es war wirklich ordentlich. Man hätte Leute auf dem Boden operieren können, also total steril. Es war ganz witzig. So, und die Mutter machte eigentlich sehr netten Eindruck. Die Mutter war allein, es gab keinen Vater. Doch, der Vater war auch da, aber der Vater war dann immer der Stille, ja, und red du weiter. Und der hat sich eigentlich schon immer ziemlich rausgehalten. Und es gab dann Essen, also wirklich alles mit Vorspeise, Hauptgang. Und wir saßen am Tisch und auf einmal fing sie an, ja, und dann mein Thomas eben halt, der hat dann damals das und das gemacht und der hatte ja noch nie eine Freundin. So bekam ich dann eben halt raus, dass ich so die erste richtige Beziehung von ihm war. Und das hatte ihn wohl gestört an dem Mittag, also er kam dann abends an, ja, ich wollte das selber sagen. Und so, ich so, nee, lass, ist schon in Ordnung, ne? Und dann wirklich nach 3 Monaten hatte ich ihn dazu bewegt gekriegt, mit mir zusammenzuziehen. Oh, ja. Nach drei Monaten, ja. Und die Mutter war eigentlich damit einverstanden. So. Und das heißt, du hast im Prinzip in den ersten 3 Monaten ganz guten Draht aufbauen können zu der Mutter. Ja. Die hat dich nicht als Konkurrentin gesehen. Nee, am Anfang nicht. Das kam ja dann alles erst gegen Ende. Also es war... Dann bist du auch eine recht starke junge Frau, wenn du das geschafft hast. Also nach 3 Monaten hast du ihn rausgesaugt. Ja, so ungefähr. Unterm Rock hergezerrt. Ja. Und so er zog dann zu dir oder ihr seid zusammengezogen? Ja, wir hatten uns zusammen eine kleine Wohnung gesucht. Und das fing dann alles an, ich wollte eine Katze haben. Ja. So, und damit ging es dann los. Nein, das können Sie nicht machen. Das kannst du nicht machen, meinte sie ja zu mir. Marion, kannst du nicht machen, mein Sohn, der verträgt überhaupt gar keine Katzenhaare, deswegen haben wir auch selber gar keine Haustiere. Konnte der Sohn das nicht selbst sagen? Er hat nie sowas gesagt. Ich habe immer alles über die Mutter erfahren. Ja, also die Mutter hat dann irgendwie rausgekriegt, dass du eine Katze kaufen willst und hat das gesagt, das können sie nicht machen. Ja, ich hatte das einfach ins Gespräch mitgebracht, dass eigentlich ein Haustier noch in unserer Wohnung fehlt. Und da habt ihr Krach gekriegt, das erste Mal richtig? Nee, was heißt Krach? Ich habe dann nachher ihm zuliebe eigentlich verzichtet. Also ich habe sehr viel verzichtet so in der Zeit. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Oder hast du mit ihm zusammen gewohnt sogar? 6 Monate. 6 Monate. Ja. Durch was ist es dann endgültig eskaliert? Also es fing damit an, sie kriegte dann den Zweitschluss, also einen Ersatzschluss dann. Ich kam von der Arbeit, er war noch auf der Arbeit, ich kam zuerst nach Hause, wer saß auf der Couch? Mama. Es wurde aufgeräumt. Ich war übers Wochenende mal bei meiner Mama. Soll ja auch mal vorkommen. Ich kam nach Hause, die komplette Wohnung umgestellt. Weil sie das schöner fand? Ja. Also, ach du Scheiße, also, das ist ja unglaublich. Ja, ich habe mich zu Hause überhaupt nicht mehr ausgekannt. Ich wusste nicht mehr, wo die Gabeln liegen. Und das fand er völlig in Ordnung? Ja, er saß daneben, hat Fernsehen geguckt. Hast du denn Mama, nicht, du machst das schon. Und hast du nicht gesagt, er hieß Thomas, ne? Ja, hier, Thomas, was ist? Ich bin dann auch voll aufgeflogen. Ja, hast du gesagt, Thomas, hau doch mal am Tisch, das geht doch nicht. Da habe ich das erste Mal dann voll angefangen rumzubrüllen. Ja. Das war dann natürlich dann das Absolute. Und dann fing es los, das Mädchen ist nicht gut für dich. Mhm. Da hat sie angefangen zu hetzen gegen dich. Ja, ja, rebelliert und das ist überhaupt kein guter Umgang. Und sie hätte sich, seitdem ich ihn jetzt bei mir in der Wohnung hätte, würde ich mein wahres Gesicht zeigen. Mhm. Ich wäre ein kleines Biest, ein Luder und überhaupt. Wie hat er sich denn dann immer so verhalten? Hat er sich ein bisschen... Er war immer ganz still. Also, er hat dich nicht verteidigt. Er hat es sich einmal getraut. Mhm. Einmal. Da meinte er so, jetzt lass das Brüllen sein. Also nur ein kleiner Satz und... Sie war stinksauer, da haben sie sich sogar 2 Tage nicht gesehen. Mhm. Das ging ja auch morgens schon los. Bevor er zur Arbeit ging, wurde erst mal eine halbe Stunde mit Mama telefoniert. Das war unser Wecker. Jeden Tag? Jeden Tag. Wie, die Mama hat angerufen, damit ihr dann wach werdet? Was heißt, ja, wach werden, sprechen und hast du schon in den 6 Uhr Nachrichten gesehen? Also so belangloses Zeug geredet? Ja, so. Und du saßt daneben? Ja. Dann blieb mir ja nichts anderes übrig. Da war ich fange ja bestimmt nicht um 6 Uhr an zu arbeiten, nur weil mich das Telefonieren stört. Also sag nochmal, wann hat die angerufen? Immer morgens um 6 Uhr? Ja, so um 6 Uhr. Und wie lange haben die dann jeden Morgen geredet? Bis 6:30. Von 6 bis 6:30 jeden Morgen. Hat er dann im Bett noch gelegen währenddessen oder wie? Ja, der hat im Bett gelegen so und dann hatte ich mal auf Lautsprecher und wollte immer mithören. Und Thomas, jetzt gehst du mal langsam ins Badezimmer, würde ich sagen, und vergesst nicht die Zähne zu putzen, braver Junge auf der Arbeit. Marion, wie hast du das denn ausgehalten? Ich meine, 6 Monate ist doch die Hölle, mit so jemandem zusammen zu sein. Das war ganz schlimm. So, dann hast du irgendwie gesagt, es reicht, ich gehe. Was ist da nochmal? Ja, mal, nein, das war dann in der Woche, wo Thomas wurde krank. Mhm. So. Oh, ich ahne schon. Mama zog bei uns ein. Was hatte Thomas? Eine Grippe. Ah, der Arme. Ja. Der Arme. Es war ganz, ganz, ganz heftig dann. Sie zog ein, schlief, was mich dann eigentlich wunderte, im Wohnzimmer. Also sie hat nicht verlangt, bei uns ins Bett. Mhm. Also das ging. Aber am ersten Abend bemerkte ich schon, dass der Schlüssel an meiner Schlafzimmertür fehlte. Mhm. Sie musste ja immer Eintritt haben und Thomas konnte mich selber auf der Arbeit anrufen, sich krank melden. Das machte die Mama dann. Also er wurde dann auch, glaube ich, danach auf der Arbeit sehr gehandelt damit, so Mamasöhnchen und so, und dann ging es dann also richtig los zur Sache. Abends heiße Milch mit Honig, noch eine gute Nachtgeschichte, beziehungsweise das erzählt, was am Tag war. Ja, ich habe die Frau Schmitz im Laden getroffen und die kennst und du doch. Da war irgendwas Maß für dich voll. Da hat es mir dann gereicht, ne. Und da hast du gesagt, ich ziehe aus, oder wie? Ja, ich habe gesagt, Thomas, ich kann das nicht mehr, ne. Also diese ständige Beobachtung, diese Kontrolle und... Hat er denn dann irgendwelche Anstalten unternommen, die Beziehung zu retten? Also am Anfang hatte ich schon das Gefühl, er sagte immer, komm, wir können ja einen Ort weiterziehen. Ah ja, immerhin. Und dann meinte ich so, oh, traust du dich das jetzt auch? Oder ich hatte eigentlich immer versucht, ihn gegen seine Mutter nicht jetzt aufzuhetzen, aber ihn zu motivieren, mal selbstständig zu leben. Aber alles zwecklos. Letztendlich zwecklos. Es war ein ganz lieber Kerl, also wirklich. Also wenn wir alleine waren und so, es war immer klasse. Aber wie lange bist du jetzt getrennt von ihm? Das ist jetzt 3 Monate her. Gab es da nochmal so einen richtig großen Streit mit der Mutter am Ende? Ja, am Ende hatte sich sogar einmal dann der Vater getraut einzumischen. Mhm. Der meinte dann der Mutter sagen zu müssen, sie sollte sich aus unserer Beziehung rauslassen. Mhm. Was dann den Enderfolg hatte, so das letzte Wochenende, wo ich ihm, sag ich jetzt mal, noch die letzte Chance gegeben habe. Mhm. Es klingelte nachts um 12, Mama stand vor der Tür. Ich hab Streit mit dem Papa und ich schlaf jetzt hier. Ja. Also ich glaube, du bist jetzt... Da habe ich gesagt, alles klar, du kannst hier die Seite vom Bett haben. Habe meinen Koffer aus dem Schrank geholt, vor der ihre Nase gepackt. Richtig so. Ja, es tat mir sehr leid für ihn, wirklich. Es ging einfach. Hast du noch Kontakt heute zu ihm? Manchmal? Nee, aber die Mutter hatte mich noch ein bisschen belästigt. Also das war dann der Hammer. Ich bin dann erstmal zu Hause zurück, ne? Dann fing sie an, mit meiner Mama Kontakt aufzunehmen. Das war dann nachher noch echt der Hammer. Also die haben sich nachher besser verstanden, als wir alle untereinander überhaupt. Und dann fing sogar meine Mutter an, ja, der Thomas. Ach du lieber Himmel. Da habe ich voll den Rappel gekriegt, jetzt bin ich in einen ganz anderen Ort gezogen und so. Ach du lieber, was für Auswirkungen das hat. Ja. Ich glaube, du hast demnächst ein Sensorium für Männer, die so drauf sind, dass dir sowas nicht normal passiert. Nee, da muss ich dich noch was fragen. Du hast gerade gesagt, dass er noch keine Freundin gehabt hat, ne? Ja. Wie sind denn Mama-Söhnchen im Bett? Ja, ziemlich schüchtern. Also es fing erst an, also es ging... Er das erste Mal haben wir mit Kondomen geschlafen, also wusste man nicht mal, wie die Kondomtüte aufgeht, sag ich jetzt mal in dem Sinne. Ich habe ihn dann ganz krass gefragt, ich so, hör mal Junge, hast du keine Bravo gelesen oder irgend sowas? Oder hatte ich nicht deine Mama aufgeklärt? Da hat er mir dann erzählt, wie seine Mama ihn aufgeklärt hat. Das war wirklich die Geschichte mit den Bienen und den Söhnchen. Also, Marion, nie wieder ein Mama-Söhnchen. Nein. Ich wünsche dir einen richtigen knarrten Kerl demnächst. Ja, danke. Das hast du auch verdient dann. Ja. Alles Gute. Okay, danke Domian, deine Show ist übrigens gut. Ich danke dir herzlich. Okay, tschüss Marion, ciao. 25 Jahre alt, Michael. Michael. Ja, hallo. Ja, auch einer? Genau, ich bin auch ein Muttersöhnchen. Ich erkenne euch alle an der Stimme. Ihr seid so verhalten und so vorsichtig und so zart klingt ihr. Ja, ich weiß nicht, aber meine Mutter schläft ein wenig so laut drehen. Also wenn du jetzt kein Mamasöhnchen wärst, dann hättest du gesagt, hey, hallo Domian, wie geht's? Hallo? Ja. Michael, warum bist du ein Mamasöhnchen? Also die Mutti schläft nebenan, das ist schon mal die beste Aussage. Du wohnst bei Mama. Genau. Wohnst du mit deiner Mutter alleine? Ja, mein Vater ist gestorben vor 2 Jahren. Ja. Hat das damit zu tun, dass du deine Mutter noch ein bisschen trösten willst? Das war vorher, glaube ich, immer noch. Davor war das, glaube ich, auch schon so. Mhm. Wir haben ja gerade schon krasse Geschichten gehört von Markus und Ralf und so. Ja, wirst du auch so richtig umtätschelt? Ja, es ist so. Putzt die Mutti dir den Arsch noch ab, ne? Nein, den Arsch putzt sie mir nicht ab. Aber ich glaube, sie möchte es gerne. Wieso? Also, ja, also immer wenn ich jetzt meinen Freund weggehe, will sie mir auch ein Abschiedsküsschen geben und so. Mhm. Das ist immer richtig peinlich, ist mir das von meinen Freunden und so. Mhm. Weil die sind alle schon, 25, alle schon eingewohnt, Freundinnen und so. Mhm. Du wohnst im Kinderzimmer. Ja, ich gratuliere. Ja, also. Und die Mama macht alles, ne? Klar. Genau, die kocht, bügelt. Putzt, räumt auf. Du machst im Haushalt gar nichts. Eigentlich nicht. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Elektriker. Elektriker. Mhm. Und da ist abends das Essen immer schön warm, die Puschen stehen da, Fläschchen Bier ist kalt gestellt. Ja, genau so ist das. Genau so ist das. Du hast gerade von Freunden geredet. Hast du einen Freundeskreis? Ja. Mhm. Und die kriegen das schon mit, ne? Ja, die sind eigentlich auch ganz nett zu mir, aber in der Sache machen sie sich manchmal lustig über mich und so. Mhm. Da gibt es schon zwei spezielle Leute, die sich machen da ganz schön lustig. Stichwort, habe ich jetzt mit allen drüber geredet, muss drüber geredet werden, Stichwort Frauen. Ja, ich hatte also ein paar Freundinnen schon. Mhm. Also mit 23 hatte ich eine Freundin, die hat meine Mutter mir ausgeredet. Die hat sie ausgeredet? Ja, die fand sie nicht so toll, die Freundin. Mhm. Ja, dann und hast sie dir ausreden lassen? Ja, ich habe mich mit der ein bisschen gestritten. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, die brauchst du so nicht mehr anrufen, die ist mir so doof. Und da hast du gedacht, oh, die Mutter hat schon recht. Ja, und dann mit der spreche ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Weil ich irgendwie... Bisschen Schmerz, weißt du schon, dass ich mit der Schluss gemacht habe. Wie lange war denn dein längster Kontakt mit einem Mädchen? 1,5 Jahre. Ah, doch, immerhin. Ja, es war ein... Schon lange. Ja, die mochte meine Mutter auch gut, deswegen ging das alles ganz in Ordnung. Hast du mit dem Mädchen auch in deinem Zimmer übernachten dürfen, bei euch in der Wohnung? Also wo meine Mutter nicht da war, habe ich mich übernachtet in meiner Wohnung. Sonst eigentlich nicht. Sonst nicht. Durftest du denn dann... wie alt warst du da? Ich war da 21. Durftest du denn dann so über Nacht wegbleiben oder war sie dann beleidigt am anderen Tag? Ja, sie war dann schon letztes Mal nicht gesagt, aber sie war beleidigt. Also ich konnte es dann schon anmerken mit den ganzen Sprüchen und so, nicht gut gelaunt und so. Du bist aber ab und zu mal weggeblieben über Nacht. Ja, 1-2 Mal oder so, aber Oh, ich habe immer erzählt, ich bin bei Freunden dann. Mhm. Und da war alles in Ordnung. Ich dachte, bei dem, beim Arthur bist du, ist alles in Ordnung und so. Wer lacht da im Hintergrund? Was? Der lacht jemand im Hintergrund, höre ich. Im Hintergrund? Mhm. Eigentlich nicht. Doch, irgendwie habe ich das gehört. Vielleicht täusche ich mich auch. Wie soll das jetzt bei dir weitergehen? Wie denkst du das? Ja, ich weiß nicht. Also irgendwann möchte ich schon eigentlich ausziehen, habe ich mir gedacht. Mhm. Nur ich weiß nicht wann irgendwie. Ich habe schon meine Mutter, die mag ich eigentlich schon ganz gut. Nur ich weiß nicht, die wird bestimmt sauer sein, wenn ich dann ausziehe oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich der Todesfall von deinem Vater dann die Bindung noch ein bisschen verengt hat, ne? Ja, ich weiß nicht, mein Vater, der war auch nicht mehr so. Hm. Ich weiß nicht, ob meine Mutter ein gutes Verhältnis zu ihm hatte dann noch. Also, lieber Michael, ich kann dich wirklich auch nur noch mal ein bisschen anheizen, auch zu sehen, dass du da mal den Abschwung schaffst. Und möglichst bald sogar. Ja. Okay, alles Gute. Ja, okay, danke. Tschüss, Michael. Tschüss. Jetzt kommt Bettina. Bettina ist 38 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Bettina. Folgendes. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt, aber das macht hier nichts. Ich weiß es nicht. Also mir hast du es noch nicht gesagt. Nein, das ist richtig. Und zwar folgendes, ich habe auch ein Müttersöhnchen. Seit 2 Jahren bin ich in einer Beziehung, einer lockeren. Wir wohnen also nicht zusammen. Mhm. Und diesen Mann, vielleicht auch aus beruflichen Gründen, zeige ich ein bisschen die Welt, weil ich viel erlebt habe schon. Sage ich jetzt mal, also jetzt nicht im negativen Sinne. Und das genießt er auch und findet das auch schön und hat auch vor, zu heiraten oder sonst wie. Nun habe ich ihm also, ich meine, ein bisschen Zeit gegeben, sich abzunabeln. Der hat also vor mir noch keine Frau. Ich spreche von einem Mann, der 36 Jahre alt ist. Der 36 Jahre alt. Du bist jetzt 2 Jahre mit dem zugange. Ja, ja. Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut. Wo ist denn langsam, ich kriege das gar nicht. Wo ist denn die Mutter im Moment? Er lebt noch. Die Mutter, weiß ich nicht, die ist verreist im Moment. Also ja, nicht ich im Moment. Bin in meiner Wohnung und er ist in dem Haus von seinen Eltern. Nein. Kinderzimmer. Nicht wo die Mutter im Moment. Er lebt bei der Mutter im Moment, so meine ich das. Ja. Also bei den Eltern. Bei den Eltern, ja. Das ist eine Häuslichkeit mit einem Bruder noch zusammen, das ist alles geregelt. Er muss vorher dann einkaufen am Samstag, dann können wir uns erst treffen und so. Also das muss nun so sein. Ich habe ihn also nun irgendwann langsam mal auf den Pott gesetzt und habe gesagt, so, wie stellst du dir das vor? Ja, das möchte ich ja auch. Ist alles wunderschön und dann, ich will nicht sagen, die Mutter ist kalt wie eine Hundeschnauze, Entschuldigung, aber die gibt mir was rüber, also das ist einfach für sie zu viel. Ja, Bettina, ich nehme jetzt den Sohn weg. Ja, aber wenn du 2 Jahre dich mit dem schon beschäftigst, warum tust du das? Weil ich den Mann eigentlich liebe. Doch, ja, was heißt eigentlich, ich liebe ihn. Er ist lieb und nett, wirklich. Und ich will nicht sagen, er macht alles für mich, ist manchmal schon schlimm. Wo ich sage, mein Gott, also du setzt immer deinen Willen durch, aber... Aber du musst ja eine große Umerziehungsmaßnahme da bewerkstelligen. Wenn du seit 2 Jahren noch nicht großartig davor angekommen bist, letztendlich, und der schon 36 Jahre alt ist, Mann, wie lange willst du denn noch an dem Rumdoktern? Ja, was soll ich machen? Rat mir mal. Ja, ich frage mich natürlich, was dich da antreibt. Und wenn du dann auch noch ein schlechtes Verhältnis zu der Mutter hast, wie verhält er... Ich will ja die Mutter nicht heiraten, nicht? Also das ist nein, das ist schon klar. Wie verhält er sich denn, wenn die... Du bist doch wahrscheinlich ein Feindbild für die Mutter, ne? Ja, absolut. Und auf welche Seite schlägt er sich da? Zwischen 2 Stühlen. Er will auf der einen Seite die Mutter nicht verlieren und er kriegt ja da auch alles und so, genau was die anderen Leute gesagt haben. So, und auf der anderen Seite ist es wieder andersrum. So, und es kann doch nicht sein, dass wir zum Beispiel irgendwo wegfahren und ich sage, weißt du was, wir übernachten jetzt hier einfach fertig und dann fahren wir morgen zurück. Dann nimmt er sein Handy heimlich und ruft die seine Mutter an, also mit dem Vater komme ich gut klar, ruft seine Mutter an und sagt dann, ich komme heute nicht nach Hause. So, und dann kriegt er, also am nächsten Tag hat er schon wieder ein schlechtes Gewissen beim Frühstücken, das ist ja meistens, wenn man übernachtet. Ja, also, ach Gott, was soll ich jetzt sagen? Und das macht mich manchmal ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, macht dich das nicht wahnsinnig alles? Was hält dich denn an diesem Mann? Ja, weil er irgendwie nett und knuffig ist oder weiß ich was? Er ist ein lieber Netter. Also ich kann nichts Negatives gegen ihn sagen. Im Gegenteil. Aber, gut, aber das ist ja was ganz Gravierendes. Ja, das ist aber nur das ganz Gravierendes, was du da erzählst. Er hat keine Freunde weiter. Er was ist macht nur Bezug... Ich sag jetzt mal eine Schnecke und jetzt kommt also so ein... Naja gut, vielleicht rede ich auch sehr schnell. Vielleicht kommt so ein Brauseblitz da in diese Familie und das kann die... Was macht der vom Beruf? Nicht verkraften, ne? Was macht der vom Beruf? Er ist Ingenieur. Er ist Ingenieur. Bauingenieur. Hast du lebst alleine? Ja. Oder hast du ein Kind? Nein, ich bin noch nicht verheiratet. Bestimmt, hast du eine große Wohnung? Ja, 80 Quadratmeter. Ja, also da könnte er doch wunderbar einziehen. Ja, sicher. Und warum forcierst du das nicht? Tja, ich kriege nicht hin. Das kriege ich nicht hin, weiß ich nicht. Ich habe schon vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht, es ist eine Eigentumswohnung, dass wir uns vielleicht ein Haus suchen oder ein kleines Häuschen oder so. Ja, können wir ja machen. Und naja, sag ich, wollen wir vielleicht mal heiraten? Ja, gerne, aber da kommt nichts von ihm, gar nichts. Wenn ich sage, möchtest du vielleicht heute mal dahin oder jetzt ist ja bald steht ja Pfingsten an, wollen wir irgendwas unternehmen? Weiß ich nicht. Warum, das war gerade meine Frage auch, warum suchen Frauen, jetzt in deinem Fall du auch, warum suchen Frauen sich solche Waschweiber? Nein. Ich muss dir eins sagen, ich hatte ein bisschen mal Pech im Leben. Ich war 13 Jahre mit einem Menschen, der sehr dominant war. Hat jetzt also nichts mit dir zu tun. Sehr dominant war. Und ich deswegen habe ich mich auch getrennt, weil es brachte nichts. Ich habe schon Angst gehabt, mich falsch zu kleiden. Das kann es nicht sein. Jetzt bist du natürlich von einem Extrem ins andere geschlittert. Vielleicht so, aber ich lebe jetzt besser. Ich habe meine Ruhe und ich habe meine Persönlichkeit wieder, weißt du? Also, das kann ich mir verstehen, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat. Ich würde ja nur raten, dass du da noch ein bisschen mehr Dampf reinbringst und das wäre eigentlich das wäre ein ganz großer Sieg, wenn du ihn aus dem Haus rauskriegen würdest, wenn ihr zusammenziehen würdet. Ja. Ich glaube, dann wäre eine ganz große Etappe geschafft. Ja. Und wenn du den liebst, nun gut, dann liebst du ihn nun mal, da gibt's nichts zu diskutieren. Versuche das dann zu forcieren, aber möglichst bald. 2 Jahre sind schon eine lange Zeit, wo du dich um ihn bemühst. Ja. Bettina, ja. Alles Gute, ich wünsche dir viel Erfolg. Okay, danke schön. Tschüss. Gut, tschüss. Jetzt haben wir noch Babak. Babak, 27. Ja, hallo Domian. Ist Babak ein Männername, ne? Jawohl. Du bist ein Mann. Ja. Du bist ein Muttersöhnchen. Ja. Wie mutig alle sind. Alle bekennen sich auch so dazu. Warum bist du denn ein Muttersöhnchen? Ja, und zwar bei mir ist das so, ich komme aus dem Iran. Dachte ich mir schon von wegen des Namens. Ja, genau. Ja. Ne? Und ja, wohne dann hier seit 13 Jahren in Deutschland. Mhm. Ja, und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, musste von meiner Mutter vorher bestimmt sein. Ne? Also ich hatte zuerst beruflicher Werdegang, war zum Beispiel Elektriker. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Elektriker werde, Elektroingenieur. Also wurdest du Elektroingenieur? Nein. Ich wurde jetzt einfach Elektriker. Und aber diese Arbeit hat mir absolut nicht gefallen. Ne? Also ich habe absolut keinen Gefallen dran gehabt. Aber Mutti wollte es so. Genau. Und du bist es heute noch? Nein, ich habe mich mittlerweile umgeschult zu Krankenpfleger. Wollte Mutti das auch? Nein, nur ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ich hatte erst mal 2 Jahre in so einem Pflegedienst gearbeitet und so, ne? Und da habe ich gesagt, ist gute Arbeit und. Aber sie hat zugestimmt zumindest. Ja, ja. Also auf dem Grund, dass man alte Menschen helfen und ja, hilft und so. Ehrenwert. Wenn sie jetzt gesagt hätte, nein, Krankenpfleger kommt nicht in die Tüte, hättest du es dann nicht gemacht? Eventuell nicht, ja. Wohnst du auch noch bei ihr? Nein, ich wohne hier alleine in Deutschland. Meine Mutter wohnt im Iran. Ach, die wohnt im Iran? Ja, ja. Das ist aber dann... meine Mutter ist aber öfter hier als im Iran. Ne? So. Also sie ist alle 3 Monaten. Also werden alle wichtigen Entscheidungen besprichst du mit deiner Mutter und letztendlich fällt die Mutter die zusammen mit dir. Genau. Mhm. Genau. Sag noch eine wichtige Entscheidung. Wie ist es mit Freundinnen? Ja, das sieht auch ganz, also meine Freundin musste ich alle ihr vorstellen, wenn sie hier war. Und da hat sie auch immer, wenn sie im Iran war, ja, hast du jetzt eine Freundin, ja oder nein? Und wo sie hier war, habe ich eine Freundin, wo ich immer noch mit ihr zusammen bin. Früher haben wir zusammen gewohnt in einer Wohnung. Und meine Mutter sagte zu mir, also ja, okay, Freundin, ja, aber keine Frau zum Heiraten. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, also wir sind nicht so eine, wo wir sagen, also wir heiraten nur Iraner. Also das nicht, mein Onkel ist auch mit einer Deutschen verheiratet. Darfst du denn mit einer Frau schlafen oder will Mutti das auch nicht? Doch, das ist okay. Also das ist okay, ne? Ist okay. Nur sie sagt also, och, sie ist ganz schlimm. Zum Beispiel, sie war vor 2 Jahren in Amerika und dann hat sie mich immer angerufen von Thema AIDS und so weiter, ne? Also kauft ihr im Restaurant nur diese Plastikbesteck und wenn du mal da auf Klo gehst, dann benutzt unbedingt Toilettenpapier auf dem Toilettenfest. Also ich so. Babak, du sagst das mit so ein bisschen mit so einem Schmunzeln auch. Nimmst du es ihr nicht übel oder nervt sie sich doch schon manchmal? Ja, ich sag mal, das nervt mich schon, weil ich sag mal, mittlerweile bin ich 27 und gehe schon auf 30 zu. Bist du denn optimistisch, dass du dich ein bisschen mehr von ihr trennen kannst? Bist du mutig? Kannst du ihr auch schon mal kontra Nein. gehen? Nein, also meine Mutter, das ist so, eine Heiligtum. Wenn sie mich anguckt, dann schmelze ich. Ne? Also, Babak. Also ich sehe schon, du wirst ein alter Mann und wir wollen hoffen, dass deine Mutter auch sehr lange lebt und du wirst ihr immer untergeben sein. Ja. So wird es sein. So, die Sendung ist vorbei. Danke auch noch für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ein Typus hat sich heute nicht gemeldet. Vielleicht kann er sich morgen melden. Nämlich ein Mensch, der sagt, ich war ein Mamasöhnchen und ich habe es geschafft. Ich habe mich emanzipiert. So einen Mann will ich morgen am Telefon haben. Unter anderem, morgen haben wir eigentlich eine ganz offene Sendung, aber vielleicht meldet sich so jemand nochmal. Heute in der Technik, Markus Liebetanz. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Sind wir wieder da mit einer offenen Telefon-Talkshow. Bis dahin, ciao.